Ein Sommermorgen in Lübeck. Die Stadt hat sich mit großer Teilnahme auf die 100-Jahr-Feier der Firma Johann Buddenbrook vorbereitet. Fahnenschmuck überall. Und unten vor der Fischergrube liegen der Wullenwever und die Friederike Overdiek am Kai. Über die Toppen geflaggt. Über dem Eingang des Stammsitzes der Buddenbrooks hat man den Lorbeerkranz mit der goldenen 100 angebracht. In der Säulenhalle des Hauses in der Mengstraße steht, wie auf einer Theaterbühne, der kleine Hanno. Etwas ungelenk, hat sich an eine der Säulen angelehnt. Unsicher schaut er in die Augen der Familie vor ihm. Die Angestellten stehen in den hinteren Reihen. Christian Buddenbrook kommt wieder einmal etwas zu spät, als der Auftritt schon fast begonnen hat. Er trägt seinen Stuhl rasch in die zweite Reihe und nimmt mit gespielter Verlegenheit Platz. Nun. Schäfers Sonntagslied. Das ist der Tag des Herrn. Oh, mein Lieber, das ist nichts. Man hängt doch nicht an der Säule und faltet die Hände auf dem Bauch. Ein Vortrag beginnt man mit einer Verbeugung und dann viel lauter. Noch einmal bitte. Eine Pause, die sich ins Endlose, ins Bodenlose zu dehnen scheint. Schäfers Sonntagslied. Schäfers Sonntagslied. Ich bin allein auf weiter Flur. Von fern. Bin allein. Nun, das ist kein Vergnügen. Worüber weinst du? Weinen könnte man darüber, dass du selbst an einem Tage wie heute nicht genug Energie aufbringst, um mir eine Freude zu machen. Bist du denn ein kleines Mädchen? Thomas, genug! Heute Morgen hat er es gekonnt. Thomas hat seinen Sohn an der Schulter gepackt. Nun lässt er ihn los und tritt zurück. Was soll aus dir werden? Zumal ihn auch ein höchst missbilligender, eher zorniger Blick Gerdas trifft. Willst du später immer in Tränen baden, wenn du zu den Leuten sprechen sollst? Nie, dachte Hanno verzweifelt, nie werde ich zu den Leuten sprechen. Wenig später geht Thomas die Treppe hinunter. Im Hintergrund wird das Podium für die Musik aufgebaut. Anna Iversen ist dabei, den Blumenschmuck um die Säulen im Eingangsbereich zu richten und eine herabgeglittene Girlande wieder zu befestigen. Kleine Stückchen höher. Ja. Glückwunsch, Herr Senator. Ja. Danke. Ihr habt immer noch die schönsten Blumen der Stadt. Als sie Herr Senator sagt, macht Anna fast einen Knicks. Thomas lächelt. Es ist doch eine schöne Erinnerung. Die Festlichkeit zum Firmenjubiläum ist mittlerweile in vollem Gange. Eine große Gesellschaft hat sich in der Säulenhalle gesammelt. Man schüttelt Hände. Man überreicht Geschenke. Weitere Gäste strömen ins Haus die Treppe herauf. Abordnungen der Lagerarbeiter, der Matrosen, auch die Kapitäne, der Wullenwever und der Friederike Overdiek geben sich die Ehre. Christian Buddenbrook steht mit seinen Freunden, den Suitiers, zusammen und erzählt mit großen Gesten. Ich weiß gar nicht, wie ich da weggekommen bin. Hanno, allein, noch immer bedrückt, beobachtet, an eine Säule gelehnt, fasziniert den Vater. Die Inszenierung des Senators. Herr Senator, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Vielen Dank. Thomas Buddenbrook nimmt Geschenke entgegen. Er steht gerade mit der Konsulin und Toni Permane dabeisammen. Die Konsulin übergibt ihm ein Telegramm, das er beiläufig seiner Schwester weiterreicht, zuständigkeitshalber. Ach, ein Telegramm von Permane. Glückwünsche aus München. In seiner Art war er doch ein guter Mensch. Konsul Huneus, der Millionär, mit Gemahlin, seine Tochter, mit der dereinst Hermann Hagenström so ausdauernd tanzte, und ihr Gemahl Dr. Giesecke sind zu diesem Ehrentag eigens aus Travemünde herübergekommen. Auch Hermann Hagenström mit seiner Familie möchte persönlich gratulieren. Nein, wir haben es uns nicht nehmen lassen. Ich habe die ganze Corona in die Kutsche gepackt und von Travemünde herübergefahren. Unseren aufrichtigen Glückwunsch, Buddenbrook. Danke, Hagenström. Zu viel der Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich hoffe, Sie bleiben uns erhalten für die nächsten 100 Jahre. Ein heftiger Windstoß stößt ein Fenster oben über der Säulenhalle auf. Einige Hagelkörner fallen herunter auf die Gesellschaft, die sich durch den kleinen Zwischenfall nicht im geringsten stören lässt. Auch auf den Rock des Senators sind ein paar von den Körnern gefallen, und eher zerstreut sieht er ihnen zu, wie sie auf seiner Hand zu Wasser werden. Seltsam. Eine geraume Weile später bahnt sich ein hinkender Bote in dunkelblauer Uniform seinen Weg durch die in gemessener Fröhlichkeit feiernden Gäste. Telegramm für Herrn Senator. Das Telegramm erreicht Thomas Buddenbrook. Erst glaubt er noch, es handle sich um eine weitere Gratulation. Dann verdüstert sich sein Gesicht und erstarrt. Er entschuldigt sich bei den ihn umdrängenden Gästen und geht müde, Halt am Geländer suchend, die Treppe hinunter ins Kontor. Dort brennt keine Lampe, etwas Licht nur fällt durch die Glasfenster von der Diele herein. Der Senator sitzt hinter seinem Schreibtisch. Müde lässt er die Hand mit dem Telegramm herabhängen. Es ist so. Es ist gut so. Er schließt die Augen. Toni ist dem Bruder gefolgt. Sie hebt das zu Boden geglittene Papier auf. Die Worte der Botschaft aber lauten: Ernte in Pöppenrade durch schweres Unwetter vollkommen vernichtet. Stopp von Maibohm.